Es ist Flow MA, von Changing Records. Ich bin noch immer dabei, aber ich komme jetzt im Mund auf meinen Freezy Travelog Strip, den ihr alle bewundert. Ich mach einen Track mit ihm, was euch nimmer wundert, weil ich schon ein Feature mit ihm hab. Bald sind's 100, das ist mir scheißegal, ob's bei euch gut ankommt oder nicht, wenn ich den Scheiß vertrau. Und jetzt im 100 weiter red, werdet es trotzdem schauen, wie ein Mikey verwandt bist, wenn ihr euch aufklatscht auf Mauer und bei mir jeder Line sitzt. Ihr sagt zwar, das ist Bauernrap, aber schaut sich alles gestört und Leute, wir dissen euch Hater, machen euch weg mit unsterbend Leid. Es fehlt euch die Zeit, die ich euch nimm, mit meinen Zeilen, mit dem Freezy, der Erfolg ist blieb. Yeah. Und der geht dann immer weg, solange ich da bleib. Im Business, im Studio und am Mic. Aha. Und ihr werdet's mir da lang hören dürfen, weil mein Potenzial steigt. Alter, halt euch Goschen, wir scheißen auf euch. Hört auf so bleibt zum Sein und kreuz euch den Neid. Flo, wenn ich was sagst, das fährst du hin. Kommt auf unser Level, Alter, kämpfst du hin. Alter, halt euch Goschen, wir scheißen auf euch. Hört auf so bleibt zum Sein und kreuz euch den Neid. Flo, wenn ich was sagst, das fährst du hin. Kommt auf unser Level, Alter, kämpfst du hin. Von mir sag ich's immer wieder, wir gängen Hater am Arsch vorbei. 1, 2, 3, hab gar keine Zeit, der erste Zeit bin schon von 3. Was ist deine Magst, was hab ich gehabt wie ein Spüler? Was geschissen, selber Schuldi, hol ich habe wie ein Kühler. Ich mach mir nix als euch, ich zieh's durch und lach. Von mir aus bin ich auch ein Gangster, ich zieh durch. Und du Student vor der Prüfung fliegst durch, ich lach. Und mir ist es scheißegal, wie du das machst. Leute fragen mich, warum die Texte zynisch sind. Ich sag, weißt du, womit sie die Frage erübrigt hat? Das mach ich, weil ich Hater verarsch. Wir gängen Satzeln übers Weg. Am Arsch. Ich sag euch nix über euch an Niveau. Mir ist es so egal, wie wann wer einen Bayerischen hat. Und ich mach's wie ein Drangler, nimm den Wodka, hau ihm einen. Wenn mir der Hater Depper kommt, nimm ich die Flaschen, hau's ihm einen. Alter, halt euch Goschen, wir scheißen auf euch. Hört auf so blöd zum Sein und kreuz euch den Neid. Flo, wenn ich was sagst, das fährst du hin. Kommt auf unser Level, Alter, kämpfst du die. Alter, halt euch Goschen, wir scheißen auf euch. Hört auf so blöd zum Sein und kreuz euch den Neid. Flo, wenn ich was sagst, das fährst du hin. Kommt auf unser Level, Alter, kämpfst du die. Kämpfst du die. Kämpfst du die. Alter, halt euch Goschen, wir scheißen auf euch. Hört auf so blöd zum Sein und kreuz euch den Neid. Flo, wenn ich was sagst, das fährst du hin. Kommt auf unser Level, Alter, kämpfst du die. Alter, halt euch Goschen, wir scheißen auf euch. Hört auf so blöd zum Sein und kreuz euch den Neid. Flo, wenn ich was sagst, das fährst du hin. Kommt auf unser Level, Alter, kämpfst du die. Kämpfst du die. Kämpfst du die.